Erster Salomo war der König über ganz Israel. Zweiter, das waren seine wichtigsten Helfer. Asaja war ein Priester. Dritter, Elihoref und Ahia waren Schreiber. Josaphat war der Kanzler. Vierter, Benaja war der Chef vom Heer. Zadok und Abjatar waren Priester. Fünfter, Asaja war der Chef der Leiter. Sabud war Priester und Freund vom König. Sechster, Ahisa passte auf den Palast auf. Adoniram war Chef der Arbeiter. Siebter, Salomo hatte 12 Leiter in Israel. Sie gaben dem König Essen. Jeder half einen Monat im Jahr. Achter, das sind ihre Namen. Der Sohn von Hur war im Gebirge Ephraim. Neunter, der Sohn von Deka war in Makas und Salbim. Er war auch in Bethsemes. Zehnter, der Sohn von Hesed war in Arubbot. Er hatte auch Socho und Hefer. Elfter, der Sohn von Abinadab war in Dor. Er heiratete Tafat. Sie war Salomos Tochter. Zwölfter, Bana war in Tanach und Megiddo. Er war auch in Bethshan. Dreizehnter, der Sohn von Geba war in Ramot. Er hatte 60 große Städte mit Mauern. Vierzehnter, Ahinadab war der Leiter in Mahanaim. 15. Ahimaaz war in Naphtali. Er heiratete Basmat. Sie war auch Salomos Tochter. 16. Bana war der Leiter in Asser und Bealot. 17. Josaphat war der Leiter in Issachar. 18. Simai war der Leiter in Benjamin. 19. Geba war in Gilead. Das war das Land von Sihon und Og. Er war dort der einzige Leiter. 20. Es gab sehr viele Menschen in Israel. Sie aßen und waren sehr glücklich.